dressed in black. You scramble over rooftops carrying a bag, a bag marked swag. You're the best chill thief in the world. Vigilance is lax, security complacent. Adjacent to the gem, the diadem, the pearl is the best chill thief in the world. Watch your legend grow. The rooftops are for dreamers. You strike and then return, Lucerne, Heathrow, the best chill thief in the world. Down below, down below, what do any of those losers know? Down below, der Sunday Service und gerade eben gab es zu hören einen Track von Prefab Sprout vom neuesten Album Crimson Red, den Titel The Best Jewel Thief in the World, und einer der besten Songwriter ist sicherlich Paddy McAloon. Seit 85 das großartige Album Steve McQueen, damals von Prefab Sprout erschien, und in den folgenden Jahren mit Alben wie Swoon und Process Songs die Band eigentlich immer mehr wuchs, war klar, dass es hier mit einem ganz, ganz großen Songwritertum zu Werke geht, was Paddy McAloon gemacht hat. Seitdem habe ich versucht, eigentlich über alle Unzulänglichkeiten der nächsten Veröffentlichung hinwegzusehen. Es gab eigentlich keinen nennenswerten Grund mehr, sich die neueren Songs von Prefab Sprout und Paddy McAloon anzuhören. Zu geschwülstig und zu aufgesetzt kam die Musik irgendwie dann doch darüber. Und irgendwie hätte mich Crimson Red auch nicht weiter interessiert, wenn ich nicht durch Zufall diese Platte bei meinem Plattenhändler meines Vertrauens gehört hätte. Lief da im Hintergrund sozusagen, wenn ich das Vinylfach durchstöberte, und ich habe sofort rausgehört, das ist doch die Stimme, die ich seit, keine Ahnung, gut 30 Jahren irgendwie im Kopf habe. Und tolle Akkorde, tolle Songs, tolles Songwriting, und die neue Platte Crimson Red kann das locker mit dem Frühwerk von Prefab Sprout aufnehmen. Scheinbar simple Aufnahmetechnik und fantastische Arrangements, die sich hier zu einem großen Ganzen zusammenfügen. Was es heute gibt in der Sendung, verrate ich gleich. Erstmal geht's aber weiter hier mit Musik und zwar mit Golden Canine. No. Das war Golden Canine mit ihrem Track Crawling Back vom neuen Album We Were Right Wrong. Das Sextett aus Malmö aus Schweden hat hier gerade eben ihr drittes Album veröffentlicht. Darauf gibt's wie gewohnt intimen Lo-Fi-Sound gepaart mit Folk-Rock, wenn man es mal so sagen darf. Und das machen sie seit 3 Alben eigentlich ziemlich gut und perfektionieren das immer mehr. Heute in der Sendung gibt es die walisische Sängerin Kate Le Bon zu hören, die mit neuem Album zurück ist. Dann Xenia Rubinus aus New York, die klingt wie eine mexikanische Version von Tune Yards. Aus Brooklyn ebenfalls dabei sind Setting Sun, die die Nacht zum Tag machen. Dann gibt es aus Köln mit Pop No Name, minimalistischen Viervierteltakt und aus Nigeria der Musiker William Ohne Yabor, der mit Fortet und Evandra Benhart ziemlich bekannte Fans hat und über Fortet gibt es so eine ganze Menge zu hören heute in der Sendung. Aber erstmal geht's hier als nächstes weiter, ebenfalls mit Musik aus New York, mit Kurt Weill and the Violators. You had it all my day, you had it all. You had it all my day. Each morning we marry, it's just the most gorgeous of days. I know you'll never run away. You met a young man who was a wild child, who harmonizes keys in his droning mind. Saxophone singing from inside. Weil hat er gerade erst im Frühjahr, glaube ich, eine neue, sehr wundervolle Platte veröffentlicht. Jetzt liegt er nach mit einer EP, die da heißt It's a Big World Out There and I'm Scared. Und darauf gibt es 7 Tracks. 2 davon kennt man schon vom letzten Album, die es hier in neuen Versionen gibt. Sowie den eben gehörten Track Never Run Away in der String-Synth-Version. Auf dem Album klingt es dann so ein bisschen reduzierter vielleicht. Ansonsten die Songs hier drauf, ja, nicht wirklich zwingend, aber für Kurt Weill-Fans auf jeden Fall natürlich ein Muss. Radical Face ist ein Künstler, namens Ben Cooper. Der hat sich so eine kleine Trilogie überlegt und so eine Familie aus dem 19. Jahrhundert beschreibt, bei seiner Musik zumindest. Den ersten Song oder die erste CD dazu erschien 2011. Damals hieß es The Family Tree, The Roots. Jetzt geht es weiter mit The Family Tree, The Branches. Seine Familiensaga, also mit dem zweiten Teil. Und hier kommt der Track Holy Branches von Radical Face. Also der Track Holy Branches von Radical Face von dem Album The Family Tree, The Branches. Klingt ganz nett, was der Herr hier so fabriziert, aber irgendwie dann klingt das auch wie die Musik, die von vielen anderen Bands irgendwie ganz ähnlich gemacht wird. Da fehlt mir dann irgendwie doch so ein Alleinstellungsmerkmal. Das Alleinstellungsmerkmal, das hatten mal Primal Scream, die Band um Bobby Gillespie, der ja aus Glasgow kommt und auch mal Schlagzeuger war bei The Jesus and Ray Chain, bei deren ersten Songs damals. Primal Scream haben Anfang der 90er Jahre mit Screamadelica die Platte damals veröffentlicht, die als Blaupause durchging für alles, was dann musikalisch in diese Madchester-Richtung ging. Wir erinnern uns damals die Platte eigentlich aus dem Remix entstanden, den Andy Weatherhall angefertigt hat von ihrem Track I'm Losing More Than I'll Ever Have. Daraus wurde dann Loaded und das war damals wirklich der Track des Jahres, nicht sogar des Jahrzehnts der 90er Jahre. Primal Scream sind zurück, haben im Mai des Jahres mit More Light eine neue Platte veröffentlicht und ihr Land Alleinstellungsmerkmal auch schon natürlich seit Jahren hinter sich gelassen. Die Band klingt wirklich nicht mehr wirklich sehr originell. Hier trotzdem nochmal ein Track von Bobby Gillespie und seinen Mannen, und zwar Invisible City. Yeah. Invisible City. Das war ein Primal Scream. Ihr neuestes Album heißt More Light. Und vor über 20 Jahren hat die Band auf jeden Fall innovativer und auf jeden Fall auch spannender geklungen. Aber mein Gott, man kann ja auch nicht 25 Jahre lang auf höchstem Niveau Musik machen, will ich auch gar nicht sagen. Aber so ein bisschen mehr Kreativität, ein bisschen mehr, weiß ich nicht, hätte ich mir dann schon erwartet, von diesem coolen Typen Bobby Gillespie, den auf der Bühne zu sehen. Das ist schon ziemlich erstaunlich. Aber noch so cool ist wie vor 20 Jahren, weiß ich nicht. Aber demnächst auch auf Tour solltet ihr vielleicht euch mal anschauen, falls ihr die Band noch nie gesehen habt. Hinter ihren Möglichkeiten bleiben auch zurück Cut Copy, ein Quartett aus Melbourne, die gerade eben mit Free Your Mind ihr viertes Album veröffentlicht haben. Ihren Höhepunkt hatten sie 2008. Damals kam In Ghost Colors raus, das damals zweite Werk von Cut Copy mit diesem großartigen Track. Living Colors, glaube ich, hieß der. Mit auch diversen coolen Remixen gab es den damals zu hören und eigentlich so die die Blaupause auch für Elektropop, der damals ziemlich en vogue war. Jetzt, wie gesagt, sind Cut Copy zurück. Die neue Platte ist ehrlich gesagt ziemlich grauenvoll. Trotzdem hier ein Track und zwar Footsteps von Cut Copy. We'll be right back. Den Sunday Service Are You With Me Now? Das fragt hier gerade eben Kate Le Bon, eine Sängerin, eine Songwriterin, die aus Wales kommt, aber inzwischen nach Los Angeles gezogen ist. Kate Le Bon hat letztes Jahr mit Cirque vor genau einem Jahr eine wundervolle Platte veröffentlicht. Fantastisches Songwriting, sehr, sag ich mal, im Stile der 80er Jahre, sehr selbst produziert, DIY-mäßig, im einfachsten Mitteln aufgenommen. Das hat damals sehr, sehr viel Charme gehabt für ihr neues Album. Mug Museum ist jetzt, wie gesagt, nach Los Angeles umgesiedelt, war dort in einem Studio mit einem bekannten Produzenten, den man kennt von Arbeiten mit zum Beispiel Jonah Newsom und auch Devendra Banhart. Und so ein bisschen auch ist hier, sag ich mal, an Identität verloren gegangen, was die Sounds und die Songs von Kate Le Bon betrifft. Immer noch natürlich schönes Songwriting, aber das spezielle Etwas ist auch hier nicht mehr so richtig rauszuhören. Der nächste Track ist noch ganz schön hier, I Think I Knew. Und da singt sie im Duett zusammen mit Perfume Genius. Hier kommt nochmal Kate Le Bon. There's no talking to him. His eyes are eyes, softening the corners of my eyes. I was bold, I was the author. Doubt crept in like sickly dots and dragged me through the freeze. I wish I knew, I wish I knew, I wish I knew, I wish I knew, I wish I knew, I wish I knew, I think I knew, I think I knew, I think I knew, I think I knew. I knew Kate Le Bon im Duett hier mit Perfume Genius, einer von insgesamt 10 neuen Tracks vom neuesten Kate Le Bon Album Mug Museum, ihr drittes Werk, das sie inzwischen veröffentlicht hat, und kann auf jeden Fall mal reinhören, ist schon sehr eigen, das, was sie macht, und sehr gut gemacht, aber kommt, wie gesagt, nicht an die alten Sachen ran. Ich bin heute ziemlich pessimistisch drauf, der alte, Besserwisser, vielleicht nicht unbedingt, aber vielleicht schon in die Richtung. Naja, so ist es halt, wenn man seit, keine Ahnung, vielen, vielen Jahren Musik hört und alles irgendwie auch schon mal gehört hat, dann kommt da manchmal so ein bisschen die Sehnsucht nach den alten Sounds vielleicht auch durch. Pop No Name als nächstes. Das ist für mich zumindest ein ganz neuer Künstler. Das ist Jens Uwe Bayer. Der wohnt im Vierviertel minimalistischen Köln und macht dort als Pop No Name Musik. Irgendwie zwischen Synthie-Pop und Electronic-Sounds macht er noch bei diversen anderen Sachen mit, bei einer Band namens Cologne Tape und auch Label-Mitbetreiber. Jetzt hat er mit 50 Degree das neueste Album veröffentlicht als Pop No Name. Hiervon ein Track, und zwar Happens at Night. Maybe If you need to shape it, is it alright? In the secret moment, when the rhyme comes to your time, At Night. Das war ein Track von Pop No Name. Pop No Name zusammengeschrieben in einem Wort. Wie gesagt, Projekt von Jens Uwe Bayer, der in Köln ansässig ist und hier mit 50 Degree sein inzwischen schon drittes Album veröffentlicht. Ich kannte bisher nur vereinzelte Tracks von ihm, weil er ab und zu mal auf diesen Samplern mit in Erscheinung tritt, die rausgegeben werden von dem Kompaktlabel, diese Pop-Ambient-Reihe. Das ist eigentlich regelmäßiger Gast und mit Songs vertreten, aber so als Album macht es auch auf jeden Fall Sinn und Spaß und erinnert so ein bisschen an der Musik, an der Fusion aus Elektronik und großem Pop an natürlich Jan Gazzara aus Hamburg, der eigentlich ganz ähnliche Sachen gemacht hat vor einiger Zeit. Zurück nach New York, hier kommen die Setting Sun mit ihrem Track Got It Made. You know it's hard to see it through the rainy rain. Ja, das waren Setting Sun. Das ist eine Band um einen gewissen Gary Lewitt. Der hat bisher in diversen Formationen hier Musik gemacht mit seiner Band. Er ist sozusagen die einzige feste Konstante, hat mal eine Zeit lang in Kalifornien gelebt. Inzwischen ist er nach New York gezogen, nach Brooklyn, und hat dort mit Be Here When You Get There seine neueste Platte aufgenommen. Sein fünftes Album schon als Setting Sun. Und die Musik da drauf eigentlich wirklich ziemlich nett gemacht, finde ich. Gerade eben der Track Got It Made zu hören und hier ein weiterer von ihm, der Track Down. Das war der Track Down von Setting Sun, einer Band, wie gesagt, aus New York, die hier wirklich schöne Musik macht auf ihrem neuesten Album Be Here When You Get There. Komischer Titel irgendwie, aber die Musik auf jeden Fall, die macht Spaß. Was haben Braids, die gleich kommen werden, und Prefab Sprout, die wir zuerst hörten, als erste Band dieser Sendung gemeinsam? Beide haben einen Albumtitel, wo die Wörter durch einen Schrägstrich getrennt werden. Also Crimson Red bei Prefab Sprout und Flourish, Schrägstrich Perish, ist es bei Braids. Braids kommen aus Kanada und haben gerade eben ihr zweites Album veröffentlicht. Flourish Perish, wie gesagt, heißt es. Und hier ihr Track Abin. Filled with ebb and flow.